Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 32, Vers 8. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Gott segne dieses Wort. Gott als Wegweiser. In diesem Vers hier aus dem Psalm von David, Psalm 32, lernen wir mehr, wie unser Herrgott und Gott als Wegweiser, als unser Wegweiser da ist. Und wir haben hier Gottes Versprechen, dass er uns Verständnis gibt und den Weg weist, in welche Richtung wir denn gehen sollen. Auch, dass er uns berät, also uns als sein Augapfel hält, sozusagen, und uns ganz nahe zu unserem an seinem Herzen hält. Und in Davids Erfahrung und in seinen Psalmen, in diesem Psalm besonders, ist also ein Kontrast da. Lest mal durch, geht in Psalm 32 selber rein. Psalm 32, lest mal durch. Und das ist ein Kontrast zwischen Leuten, zwischen gottlosen Menschen und Leute, die Gott anerkennen. Und für Menschen, die gottlos sind, also die Gott verneinen und Jesus Christus, wie wir auch im Neuen Testament dann lesen, verneinen und gottlos sind, können also Gott als Wegweiser gar nicht wahrnehmen. Also es trifft dann gar nicht zu, was wir hier gelesen haben, dass wir also Verständnis und dass wir Gottes Richtung haben. Und das bezieht sich dann eben nur auf Christen, wir, die wir als Reuegesünder zu Christus kommen und er uns dann den Weg weist. Und das ist ganz wichtig und entscheidend hier zu verstehen, dass wir auf dem richtigen Weg befinden, denn Christus weist uns den Weg. Er hat uns den Weg ja selber gezeigt und vor allem in den Evangelien, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Er war nur einmal zornig, das im Gottestempel, wo er dann sah, wie Leute nicht Gott verehrt haben, sondern das war also eine rein kommerzielle Sache gewesen. Und da hat er dann die Leute heraus, also ausgetrieben aus dem Tempel. Das ist das einzige Mal, wo er die Prophezeiung erfüllt hat. Da waren halt Menschen, die Gottes Tempel, also das ist ja das Haus Gottes sozusagen, nicht wahrgenommen haben und ausgenutzt haben und einfach um Geld zu verdienen. Und das waren dann die Pharisäer zu der Zeit und die Schriftgelehrten, und die hätten gar kein Interesse gehabt. Die hatten keine Gottesfurcht und haben dann einfach nur Geld einkassiert, aber haben die Leute nicht näher zu Gott gebracht. Und das ist im Prinzip, und das hat dann Jesus aufgebracht und auch wütend gemacht. Und das ist das einzige Mal in den Evangelien, wo er böse war und das auch so dann sich manifestiert hat und er die Leute dann ausgetrieben hat aus Gottes Haus, denn er ist ja Gott im Fleische. Und so auf der anderen Seite, wenn wir zu Gott kommen, dann, und hier, wie uns auch David dann einlädt, hier in seinem Psalm, sind wir Gottes Augapfel, als die wir zu Christus kommen. Wir sind die Kirche in dem Sinn, dass wir alle, die zu Christus kommen, als Reuegesünder sozusagen die Kirche bilden und das Haus Gottes sind. Und so macht es Sinn, uns Gott als Wegweiser unterzuordnen und dann, dass er uns leitet und auf den richtigen Weg führt. Und das tut er immer. Gott wird nie von den 10 Geboten abweichen. Gott wird nie andere Richtlinien und Sachen, die uns gibt in der Bibel, verzerren oder verändern oder schönreden oder weichreden oder wie auch immer. Nein, Gottes Wort ist unser Anker. Und wir tun gut daran, in Gottes Wort zu gehen und unserem Jesus Christus zu folgen, in Wort und Tat und in Gebet. Und dafür sind wir dankbar, dass wir hier das in diesem Psalm haben, dass Gott unser Wegweiser ist. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du unser Wegweiser bist und dass du auch hier im Psalm wieder zeigst, dass es nur Sinn macht, zu dir zu kommen als reuige Sünder. Und wir dann, dass du dann dein Auge auf uns wirfst und uns hilfst, als unser himmlischer Vater, unser Jesus Christus, egal wie Lebenssituation nun sein mag, und uns auf den richtigen Weg führst. Das ist von den Lebensumständen nicht, das hat damit nichts zu tun. Das hat nur mit unserer persönlichen Beziehung mit dir zu tun. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und diese Wahrheiten dann wahrnehmen können in deinem Wort und dann auch ausleben können. Und mit dir sind wir immer auf dem richtigen Weg. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.